1 Live Infos. Mit Caro Bredendieck um 19 Uhr. US-Präsident Trump will nicht über Klimaschutz diskutieren. Bundeswehr macht Werbung für sich und es gibt eine Unwetterwarnung. G7-Treffen. Der G7-Gipfel geht ohne den US-Präsidenten weiter. Trump hat das Treffen 5 Stunden vor dem geplanten Ende verlassen. Bei den Diskussionen über Klimapolitik und den Schutz der Weltmeere ist er nicht mehr dabei. Sein Land will auch als einziges der 7 nicht mitmachen bei Plänen gegen Plastikmüll. Unklar ist, wie viel das G7-Treffen gebracht hat. Auch zum Beispiel beim Thema Handelspolitik sind sich die Politiker uneinig. Nachwuchsmangel. Die Bundeswehr war heute auf Werbetour. In 16 deutschen Städten hat sie den Tag der Bundeswehr veranstaltet, darunter auch in Bonn. Die Bundeswehr will damit mögliche Bewerber von den verschiedenen Jobs in der Bundeswehr überzeugen. In Mannheim haben zum Beispiel Fallschirmjäger ihren Job vorgestellt. Es gab aber auch Proteste gegen den Werbetag. Friedensaktivisten finden, dass er nicht die Realität von Einsätzen widerspiegelt. Wiederwahl. Katja Kipping und Bernd Rieksinger bleiben Parteichefs von den Linken. Beide wurden beim Parteitag in Leipzig wiedergewählt, beide aber mit weniger Zustimmung als beim letzten Mal. Grund dafür ist wohl auch der interne Parteistreit um Positionen in der Flüchtlingspolitik. Die linken Politiker haben sich heute in einem Antrag für offene Grenzen und gegen Abschiebungen ausgesprochen. Ausstellung. In Düsseldorf geht es ab heute darum, wie weit künstliche Intelligenz gehen kann. Im NRW-Forum startet eine Ausstellung, bei der zum Beispiel ein Roboter steht, mit dem sich Besucher unterhalten können. Und es werden Bilder gezeigt, die von Robotern gemalt wurden. Die Organisatoren sagen, dass sich Künstler mehr mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen sollten, weil zum Beispiel Siri und Alexa für viele schon Alltag sind. 1 Live. Sektorwetter. In manchen Regionen scheint noch die Sonne. Es gibt aber auch gerade teilweise heftige Regenschauer und Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen und Hagel. Es ist weiter schwül, 22 bis 27 Grad. So ähnlich geht's morgen weiter. Es kann wieder kräftig regnen und gewittern. Dazu diese Höchstwerte: in Detmold 24 Grad, in Heinsberg 25, in Ahlenbünde und Neuss 26 Grad. Montag bleibt's trocken. So richtig wird schön wird's aber auch dann nicht. Stauschau. Hier steht die am längsten, die A3 Oberhausen Richtung Köln. Die ist zwischen Kreuz Oberhausen West und Kreuz Kaiserberg wegen Bauarbeiten wahrscheinlich noch bis Montagmorgen gesperrt. Gerade ungefähr 20 Minuten plus 3 Kilometer. A4 Köln Richtung Aachen zwischen Dreikolmer und Rodenkirchner Brücke. Ungefähr eine Dreiviertelstunde dauert es da länger, 3 Kilometer. A4 Aachen Richtung Köln zwischen Kreuz Gremberg und Dreikolmer 10 Minuten plus 2 Kilometer stockend. A40 Essen Richtung Duisburg zwischen Kreuz Duisburg und Duisburg-Häfen 10 Minuten plus 2 Kilometer. Und zum Schluss A59 Dienstlaken Richtung Duisburg zwischen Kreuz Duisburg-Nord und Kreuz Duisburg 10 Minuten plus. Eins live. Gold. Der Benny Bauerdick ist hier. Hi. Wir waren mal wieder richtig schön dreist und haben den Stars einfach wieder ins Handy geguckt. Soldaten im Herzen kennt, der erdet wie Asphalt, aber fliegen wie der Wind davon. Contra K zum Beispiel. Was glaubt ihr, was der für Emojis benutzt? Also ich dachte vorher, das ist bestimmt irgendwie, vielleicht wirklich so ein Romantiker, benutzt viele Herzchen oder den Smiley mit der Brille und den Hasenzähnen. Nein, falsch. Der benutzt welche, die sehr, sehr gut zu ihm als harter Rapper passen. Welche das sind, das klären wir gleich im 1 Live Handycheck. Shake Tuesday, love goes perfect. On Tuesday, got your girl in the curtain, shake Tuesday. upstairs, I got sounds in the air, feel bottle, I don't take the shit, but you do. So I got a the club overnight, on a Tuesday. Got you girl in the curtain, shake Tuesday. Club overnight, on a Tuesday. Got you girl in the curtain, shake Tuesday. Club overnight, on a Tuesday. Got you girl in the curtain, shake Tuesday. Club overnight, on a Tuesday. Nicky Jam featuring Will Smith und Era Istrefi. 1 Live. Roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, where y'all at? We right here. Ya empezó la rumba y estamos celebrando. Todo el mundo que me levante la mano. Estamos vivos, hay que disfrutarlo. Hoy nadie me detiene porque yo no sé parar. No, no. One life, live it up, cause we got one life. One life, live it up, cause we got one life. One life, live it up, cause you don't get it twice. Under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it, the whole world is watching, so let's get this popping. We all at, we right here. Only one life to live, got so much to give. Fighting for the nation, now that is my gift. Run like a champion and win like a king. That's my only goal, my everything. Live it up now, now. Ehrlich gesagt, Leute, ich traue mich gar nicht, diesen Song hier abzumoderieren. Nicky Jam zusammen mit Will Smith und Era Istrefi, Live It Up in 1 Live. Wirklich gute Nummer. Sehr, sehr cool. Einer der zahlreichen WM-Songs dieses Jahr. Und

Hey, Schauspieler spielen ja oft Superhelden, ne? Also retten Menschenleben, meistens zwar nur im Film. Benedict Cumberbatch, der ist zum Beispiel als Doctor Strange ein Superheld im Kino, aber der ist tatsächlich auch ein Superheld im wahren Leben, das muss man sagen. Zwar ohne Cape, aber der hat diese Woche einem Fahrradkurier in London das Leben gerettet. Lilian Schmitz aus dem 1Live-Pop-Team. Erzähl nochmal, was ist da genau passiert? Also, ein Typ von einem Lieferservice hat Essen auf dem Fahrrad ausgeliefert und ist wirklich auf offener Straße von 4 anderen Typen blutig verprügelt worden. Und in dem Moment kam dann Benedict Cumberbatch im Taxi vorbei, hat es gesehen, ist sofort ausgestiegen, zusammen mit dem Taxifahrer, auf die Typen zugerannt und soll wirklich gebrüllt haben, dass sie den Kurier in Ruhe lassen sollen. Mega. So muss das auch sein, ne? Nicht weggucken, sondern helfen. Der Typ ist doch sicherlich super dankbar, oder? Ja, mega. Der hat sich danach dann auch direkt in dem Statement ganz brav bei Benedict bedankt. Also ist er jetzt offiziell im Club der Superhelden und prominenten Lebensretter. Ja, so, richtig. Oder? Zusammen zum Beispiel mit Ryan Gosling und Brad Pitt. Ryan hat nämlich vor ein paar Jahren meine Frau wirklich in allerletzter Sekunde von der Straße gezogen. Die hat dann nämlich in die falsche Richtung geguckt und die Autos nicht gesehen. War wirklich sehr knapp. Und Brad Pitt, der hat verhindert, dass ein Mädel zerquetscht wurde. Die hat da mit anderen Fans hinter einer Absperrung auf ihn gewartet. Der hat das gesehen so, ist zu ihr hin und hat sie dann wirklich so aus dem Pulk rausgezogen. Krass. Die Geschichte geht aber auch andersrum, ne? Auch diese Woche passiert, da wurde einem Star quasi das Leben gerettet. Ja, richtig. Nicht nur quasi, ne? Nugget wurde nämlich gerettet, der Hund von Katy Perry. Ja, also hat nichts mit Chicken Nuggets zu tun, aber der hat wirklich mittlerweile auch einen Promi-Status. Ja, hat er wirklich, ja. Und Katys Assistentin hat diese Woche wirklich Nugget gerettet, als sie ohnmächtig geworden ist. Nugget ist beim Springen vom Bett gefallen. Ich habe sie Mund zu Mund beatmet und ihr eine Herzdruckmassage gegeben. So habe ich sie wiedergeholt. Jo, und auch sehr witzig, wie die Assistentin das nämlich gelernt hat, hat sie nämlich im Fernsehen gesehen. Okay. Der hat nämlich irgendeinen Typen Eichhörnchen gerettet mit der gleichen Methode. Crazy. Was hat Katy Perry währenddessen gemacht? Pfötchen gehalten? Nee, die war tatsächlich nicht da und deshalb ist die jetzt natürlich mega happy und dankbar, dass Nugget überlebt hat. And she's alive and well, folks. Süß. Die Promis, die Lebensretter und Superhelden und zwar nicht nur auf der Bühne oder im Kino, sondern tatsächlich auch im wahren Leben. Hier ist 1Live. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Live mit Benny Bauerdick. Live. Und ich muss zugeben, ich bin jetzt noch größerer Fan von diesem jungen Mann hier mit der Gitarre, mit dem Gitarrentattoo auf dem Arm. 19 Jahre jung, mega erfolgreich und ultra sympathisch. Shawn Mendes war diese Woche bei James Corden und dem Carpool Karaoke Interview und hat da unter anderem erzählt, dass er endlich von zu Hause ausgezogen ist. Das nervt. Auf einmal musst du putzen und kochen. Super ätzend. Ja, okay, ich geb's zu. Meine Mama macht das für mich. Aber sie will das auch unbedingt. Würde ich dann auch sagen. Irgendwie kommen sie dann auf jeden Fall im Interview von Wäschemachen auf Justin Biebers Unterhosen, weil der, dekadent und bescheuert wie der ist, nimmt wirklich jeden Tag eine neue und schmeißt sie dann abends weg oder am nächsten Tag. Shawn meint dann auch, ja gut, aber wenn er die verkaufen würde, ich würde eine nehmen. I'd buy them. Ja, ich würde so eine kaufen. Ja. How much would you pay for Justin Bieber's underpants? Oh, ich würde so $500 dafür bezahlen. $500 für eine Justin Bieber Unterhose. Ich glaube, das hat weniger was Sexuelles irgendwie da an sich, sondern der will die halt nur eben, weil er von ihm so ein großer Fan ist. So genau eben wie von Harry Potter Verräter. Just the magic. Es ist alles so magisch. Ich liebe zum Beispiel die verrückten Bonbons, die dich in so einen Löwen verwandeln und sowas. Fassen wir also nochmal zusammen. Shawn Mendes lässt Mutti putzen, hätte gerne eine Unterhose von Justin Bieber und liebt Harry Potter. Also ich frage mich, wie kann man ihn danach jetzt nicht mehr mögen? Hier ist er jetzt mit aktueller Single für euch in 1 Live. Das ist Nervous. I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race. Then my hand started to shake. Yeah. I heard heard you asked about me through a friend. My adrenaline kicked in, 'cause I've been asking about you too. And now we're right here in this room. I get a little bit nervous around you. Get a little bit stressed out when I think about you. Get a little excited, baby, when I think about you. Couple blocks to your apartment, you told me to come inside. Got me staring in your eyes, and I'm not usually like this, but I like what you're doing to me. Ah, what you're doing to me. I get a little bit nervous, I get a little around nervous. Get a little bit stressed out. Make it's you Baby, and me. To the floor and me see your energy because me not play no hide and seek. Office is the thing you ever make me feel weak, girl. Free! Cause anytime I whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, apropos Cheap Thrills. Also beim Festival ist ja manchmal auch günstig, wenn man hier die 5,0er Dose nimmt und Ravioli für 5 Tage und man hat irgendwie trotzdem eine geile Zeit auf dem Festival. Finde ich meistens zumindest. Ravioli gehört definitiv dazu. JC Zeller ist da, übernimmt gleich nach 8 mit Moving. Alter Sparfuchs. Ja. Ja, ach komm, ist doch auch, also... Ja, kann man machen, keine Frage. Ja, man total. Kann sich aber auch auf die Musik konzentrieren, zum Beispiel bei Festivals. Das geht ja auch. Ja, aber also kann man, aber wer macht das denn? Außer dir vielleicht. Doch, ich kenne noch einen, und zwar, oder mehrere sogar. Alle Farben zusammen mit You Not Us, die arbeiten öfter mal zusammen. Die You Not Us-Jungs sind gerade auf dem Weg nach Geseke, wo sie heute spielen, Stone Dance Festival. Und es gibt einen neuen Song von denen zusammen. Ja. Freitag ist rausgekommen, ne? Genau, und ja. Der kommt jetzt gleich mit persönlicher Anmoderation in der Moving-Premiere von You Not Us selber. Geil, viel Kurz Spaß mit JC Zeller. Und Festival-Feeling quasi nach 8. Der Benny Baudig ist raus. Sure. I ain't gonna stop right now. Alright, I took it on me, take it on me, you baby. Alright, I never ask, do you wanna see my fire tonight? Take it with me, mm-hmm. But if I left, then it ain't no sense. And you tell your friends, and they call your hands, baby, never mind.